Folge MT5. Das 2021 Update steht an, es sind Ferien und eine Fraktion haben wir, von denen schon alle Einheiten verfügbar sind. So stehen die Sterne genau richtig für eine zweite Staffel MT5 und heute geht es um eine Gruppe exzellenter Schiffbauer, die leider auf ihrem angestammten Land nur kargen Fels haben, sodass sie sich alles, was sie haben, mühsam von anderen zusammenleihen müssen. Diese sehr sympathischen Seeleute sind natürlich die Reaper, Reaver und so weiter von House Greyjoy. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück. Hier ist Marcel. Ich freue mich riesig über jeden, der wieder dabei ist. Der Podcast war ja sehr inaktiv die letzten Monate. Ich glaube, zwischen April und jetzt habe ich zwei Folgen veröffentlicht. Das hatte unterschiedliche Gründe, von denen ihr euch vermutlich einige denken könnt. Hinzu kam dann noch, dass ich beruflich bzw. ausbildungstechnisch sehr, sehr viel dann zu tun hatte, da es da ans Ende ging. Da hat aber dann Ende Oktober alles gut funktioniert. Und jetzt bin ich so richtig im Berufsleben, was dann vielleicht nicht ganz so weniger stressig ist. Aber jetzt sind Ferien und jetzt geht es wieder richtig los. Dazu kam, dass mich das 2021 Update eher demotiviert hat. Ich hatte ja zwischendurch auch schon mal für die Attachment Boxen noch vorbereitet, dass man ein Ranking machen kann. Ich hatte sogar schon eine Folge abgedreht, aber dass dann man weiß, demnächst, und ja, okay, demnächst war ja dann gar nicht so demnächst, aber wird alles wieder anders. Das hat mich ja dazu verleitet, das dann nicht weiter zu verfolgen. Und da ich sehr gerne immer alles im größeren Bild betrachte, war es jetzt für mich auch nicht so ansprechend, mir irgendwie die Teaser, die hier und da hingeworfen wurden, zu nehmen und da wild zu spekulieren, was sein könnte und was nicht. Und deswegen nehme ich jetzt die Greyjoys, die demnächst erscheinen, als Anlass, da die jetzt komplett mit der Heldenbox, mit der Grundbox, mit den Einheitenboxen, die dazukommen in der ersten Welle, in der App War Council veröffentlicht wurden, den Podcast wieder aufleben zu lassen. Es sind dann noch weiter geplant. Ah, ich glaube, das sage ich am Ende. Heute wird auf jeden Fall eine sehr lange Folge. Ich werde, wie ihr das vielleicht von mir gewohnt wart, sehr ausführlich alles besprechen, was wir haben. Ich habe mir eine Struktur überlegt, die vielleicht etwas komisch erscheint. Ja. Und ich würde sagen, noch kurz ein, zwei Worte zur neuen Release-Politik. Da wir das hier jetzt direkt sehen an den Greyjoys, es soll nicht mehr so sein, dass, ich glaube, vorher war es so, wenn eine Fraktion veröffentlicht wurde, gab es natürlich die Starterbox. Und dann gab es meistens noch eine Einheit im Box von einer Einheit, die in der Starterbox drin ist, die meistens sowieso nicht ganz so attraktiv ist, da man ja sich für das Geld dann zumindest von zwei Einheiten schon fast wieder eine neue Starterbox kaufen kann. Und dann konnte man damit nie so viel anfangen. Jetzt ist der Plan, dass es immer zur Starterbox direkt noch die Heldenbox dazu gibt, was ja in meinen Einsteigerleitfäden auch eigentlich immer die Empfehlung war, holt euch die direkt dazu, weil das einfach so viele Möglichkeiten eröffnet. Und dann noch weitere Einheitenboxen, die nicht in der Grundbox drin sind, sodass tatsächlich direkt von Anfang an man mehrere Helden, mehrere Einheiten zur Verfügung hat und dann es nicht so ist, dass man vielleicht die ersten 2-3 Monate, je nachdem wie es dann mit den Releases läuft, ob sich da noch was verzögert oder so, vielleicht noch länger nur eine Starterbox hat und alle sagen, ja, die Fraktion sieht zwar ganz nett aus, aber man hat halt nur die Starterbox und da fehlt einfach der Biss, um mit den anderen auf einem konkurrenzfähigen Level zu sein. Das war jetzt zu einer langen Folge, schon eine relativ lange Vorrede, wie ich das Ganze strukturieren will. Ich will erst einmal die Starterbox vorstellen und danach die Erweiterungsboxen. Ich dachte, das ist vielleicht für die, die auch mit der Fraktion tatsächlich neu anfangen wollen, das Sinnvollste, dass man auch klar sieht, was jetzt in der Starterbox ist und was nicht und dass die Grundeinheiten dann auch quasi direkt am Anfang besprochen werden. Normalerweise habe ich es ja immer so gemacht, dass ich zuerst auf das Taktikdeck eingegangen bin. Bei den Greyjoy werde ich es tatsächlich ein bisschen anders machen, denn ich glaube, dass das, was ich mit dieser Vorgehensweise sonst erreichen wollte, nämlich die Spielweise direkt hervorzuheben, hier besser erreichbar ist, wenn ich mit den Einheiten anfange. Denn die Greyjoys haben eine besondere Mechanik, nämlich Pillage. Ich glaube, das heißt so viel wie Beute in Deutsch, die die Fraktion relativ stark prägt. Und deswegen schauen wir uns zuerst die Einheiten an. Wir haben in der Starterbox zwei Einheiten Ironborn Reavers, eine Einheit Ironborn Bowmen und eine Einheit House Harlaw Reapers. Also einmal sind das Plünderer oder zweimal sind es Plünderer, einmal sind es Bogenschützen und dann sind es noch Sensenmänner sozusagen. Auf jeden Fall welche, die mit Sensen kämpfen, das sind entsprechend die Reaper. Und die Standardeinheit quasi, die wie bei den meisten anderen Häusern auch 5 Punkte kostet, sind die Ironborn Reavers. Das ist eine Nahkampfeinheit und die ist zweimal da drinnen, wie gesagt. Die kosten 5 Punkte, wie gesagt, und haben folgendes Profil. Die haben einen Bewegungswert von 5, also ziemlich durchschnittlich. Sind dann defensiv eher auf der schwächeren Seite mit nur einem 5+Verteidigungswert und einem 7+ Moralwert. Ist also zum Beispiel so wie von den Houseboat und Cutthroats. Und als Attacke haben sie die Reaver Axes, die auf die 4+ treffen und 7, 6, 4 für die volle Ränge, 2 Ränge und den letzten Rang haben. Die Reaver Axes haben dazu Sundering. Also das ist schon mal ganz nett. Noch kurz ein Disclaimer muss ich noch machen. Ich habe die noch nie gespielt. Ich habe sowieso in den letzten Monaten quasi nicht gespielt. Das heißt, das Ganze ist jetzt einfach nur meine Gedanken dazu, was ja sowieso immer ist. Aber es ist wirklich nur Gedanken und nicht auf Spielen basiert. Damit müsst ihr jetzt einfach leben. Und wenn ihr anderer Meinung seid zu Sachen, dann ist das vielleicht ganz nett, um auch ein bisschen Austausch anzuregen, dass ich hier vielleicht ein bisschen Stuss labere. Denn im Internet ist ja meistens so, dass man auf Stuss mehr Reaktionen bekommt als auf sinnvolle Sachen. Und ja, ich versuche es einfach mal so. Aber ich hoffe, dass das meiste dann auch sinnvoll sein wird. Genau, wie ich darauf kam, der 4+-Wert wäre früher schon relativ schlecht gewesen für die Attacke, aber mit dem Update sind sehr viele Einheiten zu 4+ geändert worden. Das heißt, ich würde sagen, die sind jetzt eher im Durchschnitt oder mit Sunring schon über dem Durchschnitt für das, was 5-Punkte-Einheiten so an Schaden raushauen können. Und dazu kommt noch, dass die Attacke Reaver Axes auch noch die Regel hat, dass sie plus 1 auf den Trefferwurf bekommt für jeden Pillage, also für jeden Beutemarker, der auf der Einheit liegt. Da ist natürlich die Frage, wie kommt man an Beutemarker? Dafür gibt es die Regel Pillage. Nachdem man eine Nahkampfattacke gemacht hat, bekommt man für jeden Rank, also für jeden Rang, den man zerstört hat, von der gegnerischen Einheit einen Pillage-Marker und man darf maximal 2 Pillage-Marker haben. Das klingt jetzt ein bisschen, man bekommt einen, man darf maximal 2 haben, als ginge das recht schnell, aber mit dem Attackenprofil muss man halt erstmal einen Pillage-Marker bekommen. Und es gibt auch Effekte, die einem den Pillage-Marker wieder wegnehmen, beziehungsweise bei dem man den Pillage-Marker ausgeben kann, um noch einen anderen Effekt zu bekommen. Das heißt, diese 2 Pillage-Token sind nicht nur wichtig, weil man für jeden plus 1 auf den Trefferwurf bekommt und das dann quasi begrenzt wird, sondern sie sind auch wichtig, weil man die quasi nicht ansparen kann, um dann nachher Effekte, die sich darauf zu beziehen, sehr oft auszuführen. Wenn man das mit einbezieht, haben sie dann natürlich schon ein sehr gutes Profil mit dem 7 und 6 Würfel bei vollen und 2 Rängen auf dann 3+ oder sogar 2+ für eine 5-Punkte-Einheit. Und das ist auch quasi die Hauptmechanik bei den Greyjoys, dass sie relativ durchschnittliche Profile haben oder in diesem Fall halt ein offensiv gutes, aber defensiv nicht so gutes und durch die Pillage-Token dann sehr viel stärker werden können noch. Denn mal ehrlich, eine 5-Punkte-Einheit, die 7 Würfel auf die 2+ mit Thundering raushaut, das ist nicht nur in 2021 heftig. Okay, das also unsere Brot- und Butter-Einheit. Auf der Rückseite steht tatsächlich, man sollte sie nicht in die Frontlinie schicken, aber da bleibt einem nicht viel anderes übrig. Wenn man die reinnimmt, dann muss sie natürlich, so wie die meisten Einheiten mit Nahkampfattacken in diesem Spiel, an die Front. Der Hintergrundtext ist da, glaube ich, ein bisschen mehr auf den Hintergrund bezogen und nicht aufs Spiel. Dann kommen wir erst einmal zu der anderen Nahkampfeinheit, nämlich den House Harlow Reapers, also den Sensenmännern. Und da die Bogenschützen gleich noch eine besondere Mechanik mit der Pillage haben und ich erstmal die beiden Nahkampfeinheiten machen möchte. Die haben ebenfalls, die kosten 6 Punkte, haben eine Bewegung von 5, haben ein leicht besseres defensives Profil, auch einen Verteidigungswert von 5+, aber einen Moralwert von 6+, also wirklich nur minimal besser. Und haben eine Attacke, die schon von Anfang an auf 3+ trifft, 7, 5, 4 für volle Ränge, 2 Ränge, 1 Rang und Wishes. Das heißt, relativ ähnlich, treffen um 1 besser, haben ein bisschen besseren Moral und haben auch wieder für die Attacke noch eine Pillage-Mechanik, nämlich wenn ein Gegner einen Paniktest verpatzt, der durch die Reaper ausgelöst wurde, dann darf man für jeden Pillage-Token entweder dem Gegner noch eine Wunde zufügen oder selber eine Wunde sich wiederherstellen. Was natürlich auf einer Einheit, die defensiv nur so lala ist, nicht ganz so toll ist wie auf einer superdefensiven Einheit. Ich vermute mal, meistens wird man es dafür nutzen, noch den zusätzlichen Schaden zu machen. Damit kompensiert man dann, dass in 2021 es nur noch D3 und nicht D3+1 Schaden gibt. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Schaden zu beeinflussen, sodass man hier dann mehrere kleine Plus-1-Effekte, oder die können ja sogar ein Plus-2 machen können, um auf einen höheren Panikschaden zu kommen. Das heißt auch hier wieder eine defensiv nicht ganz so starke Einheit, die aber eine ganz gute Attacke hat, so wie bei den Reavern auch, und durch die Pillage-Mechanik dann noch sehr viel mehr Schaden raushauen kann. Dann kommen wir zu den Bowmen. Wenn ihr euch gefragt habt, wie kann ich denn an diese Pillage-Token kommen, außer dass ich jetzt schon mit meinen noch nicht ganz aufgepumpten Einheiten in den Nahkampf gehe und versuche, die selber zu bekommen, ist eine Möglichkeit, wir werden im Laufe des Podcasts noch weitere sehen, die Bowmen, also die Bogenschützen, die kosten nur 4 Punkte, also wirklich auf der günstigen Seite, haben eine 5er Bewegung auch, haben ein wirklich schlechtes defensives Profil mit 5 Rüstungswort und 8+ Moral, wobei 8+ besonders wichtig ist, da die 7, die am häufigsten gewürfelt wird, dann halt auch verpatzt. Das heißt, der Schritt von 6 zu 7 ist nicht ganz so wichtig wie der Schritt von 7 zu 8, auch wenn er immer noch ein sehr wichtiger Schritt ist. Sagen wir mal, der Schritt von 4 zu 5 ist deutlich weniger wichtig als der Schritt von 7 zu 8. Das heißt hier wirklich ein schlechtes defensives Profil, aber das sind ja auch Bogenschützen. Die sollen eigentlich ja gar nicht in den Nahkampf. Sie hätten eine Nahkampfattacke mit dem Short Sword, also das Kurzschwert, auf die 4+ und dann 5, 4, 3 Würfel ohne jegliche Fähigkeiten dazu. Also das wird schwierig. Aber sie haben auch eine Fernkampfattacke mit Long Range und die trifft auch auf die 4+, hat 6, 6, 4 Würfel für volle 2 Ranks, letzter Rang, was auch nicht so berauschend ist, aber eine Sonderregel noch, nämlich sie dürfen Würfel neu würfeln, wenn sie in die Flanke oder in den Rücken schießen. Das heißt, dann hat man immerhin schon mal eine Chance von 3/4 für jeden Würfel, dass er trifft. Das sind dann 4,5 Treffer immerhin. Und dann hat man natürlich auch den Vorteil der Flanke bzw. des Rückens nochmal für den Verteidigungswurf und den Panikwurf. Und es ist eben halt auch nur eine 4-Punkte-Einheit. Da kann man nicht so schrecklich viel erwarten. Aber in die Flanke und den Rücken, wenn dann der Paniktest verpatzt wird, kann es schon mal sein, dass man einen Rang zerstört. Oder wenn die Einheit halt schon angeschlagen war und nicht mehr so viele Wunden fehlten für den Rang, kann das natürlich auch passieren. Und da haben sie sowohl für den Fernkampf als auch für den Nahkampf, auch wenn es beim Nahkampf dann deutlich unwahrscheinlicher ist, die Regel, dass sie den Pillage-Marker, den können sie nicht selber bekommen, da sie selber die Pillage-Mechanik nicht haben, an eine freundliche Einheit in langer Reichweite des Verteidigers quasi schenken können. Da das in langer Reichweite des Verteidigers ist, kann man auch und sie selber lange Reichweite haben, auf einen Gegner quasi 12 Zoll entfernt schießen und man zerstört dann einen Rang, hat Glück, hat sich vielleicht gut in der Flanke positioniert und auf der anderen Seite in Long Range, also sehr weit weg, über 25 Zoll dann, kann man quasi den Pillage-Token auf eine Einheit legen, wie die Reaper oder Reaver, die dann ordentlich was damit anfangen können. So allein von meinem Gefühl her bin ich von denen nicht so begeistert, da man ja erstmal in eine Flanke kommen muss. Wir werden nachher sehen, es gibt da ein paar Sachen, die das vereinfachen. Aber okay, 4 Punkte ist halt günstig, aber in der Flanke heißt halt auch meistens ein bisschen abgeschnitten von den eigenen Leuten. Und dann kann der Gegner sich gegebenenfalls zu denen umdrehen. Wenn er irgendwelche Bewegungsmechaniken hat, ist er schnell da. Und dann sind die mit den Bewegungen, mit den defensiven Werten halt auch sehr schnell weg und bringen dann halt auch die Siegespunkte, da sie im Gegensatz zum Beispiel zu den 4-Punkte-Einheiten von Freefolk nicht insignificant sind. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine coole Mechanik, dass belohnt wird, dieses Ausflankieren, was auch so ein bisschen dieses Plünderer-mäßige schnell irgendwo zuschlagen, wo man es nicht erwartet wird, daraus maximalen Nutzen ziehen und quasi die eigenen noch mit denen der Beute aufrüsten und dann versuchen, schnell wieder weg zu sein, bevor irgendwelche ernsthafter Widerstand einen erreichen kann, wird durch die Einheit schön dargestellt. Und 4 Punkte sind halt auch wirklich günstig. Das war es erstmal zu den Einheiten. Wie gesagt, im Mittelpunkt steht die Pillage-Mechanik. Man muss Schaden machen, um noch mehr Schaden selber machen zu können. Das heißt, man hat hier eine recht hohe Varianz. Erstmal von der Grundanlage der Armee. Wenn es gut läuft, dann läuft es noch besser. Wenn es nicht so gut läuft, dann kann es schwierig werden. Allein daraus würde ich schon ableiten, dass das nicht unbedingt eine Fraktion für super kompetitive Spieler sind, denn die versuchen meistens möglichst wenig Varianz zu haben. Es soll möglichst wenig auf die Würfel ankommen. Zum Beispiel Karten wie Price of Failure sind, wo einfach alle Hits treffen. Oder dass man Bonis wie Sundering und Vulnerable streckt, um wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Wurf einem alles kaputt macht oder ein schlechter Wurf, indem man sich Rerolls holt oder eben Price of Failure, wo einfach alle Hits automatisch treffen, einem das den ganzen Plan kaputt macht. Das heißt aber auch, dass es eine Fraktion ist, die den kompetitiven Spielern auf höchstem Niveau gefährlich werden kann, da sie eben diese Spitzen der Varianz haben kann und wenn es dann einmal gut läuft, es halt noch weiter gut läuft, man noch mehr Boni bekommt und es dann sein kann, dass sie quasi overperformen und so eine gewisse Fähigkeitenlücke in der Armeekontrolle ausgleichen können. Das war jetzt relativ spieltheoretisch. Wir wollen uns als nächstes dann tatsächlich mit dem Taktikdeck beschäftigen. Ich habe die Taktikkarten sortiert in Attacke, Überleben und Bewegung. Das sind die Thema, die mir aufgefallen sind. Und ich habe jeweils auch nochmal den Trigger angeguckt. Dann können wir nachher noch darüber sprechen, welche Trigger sich da überlappen. Und ich habe versucht, die Taktikkarten auf einer Skala von 1 bis 4 zu bewerten. Allerdings habe ich, glaube ich, auch nachher bei denen von den Commandern nirgendwo eine 1 vergeben. Aber ich habe versucht, auch 4 zu vergeben. Aber es ist mir recht schwer gefallen. Ja, vielleicht könnt ihr da ja auch einfach dann mal sagen, was ihr davon haltet. Die erste Taktikkarte ist We do not sow, also wir säen nicht, sondern wie ich im Intro schon sagte, wir gehen hin und fragen die Leute freundlich, ob wir etwas von ihrem Gesäten abhaben könnten. Diese Karte hat den Trigger, wenn eine freundliche Nichtkampfeinheit eine Zone oder zivile Einheit, ich sage immer Nichtkampfeinheit, weil es im Englischen halt Non-Combat Unit ist und ich das irgendwie auch im Deutschen schön finde, eine Zone auf dem Taktikspot nimmt, dann kann sie den Effekt ersetzen durch eine Attacke für eine freundliche Einheit. Eigentlich immer gut, man hat noch den Bonuseffekt, wenn der Gegner den Geldsack kontrolliert, also die Reichtum-Wealth-Zone vom Taktikspot, darf man noch für eine Einheit eine oder für die Einheit, die die Attacke macht, eine Wunde regenerieren plus eine Wunde für jeden zerstörten Rang. Also ich wollte gerade sagen, im Normalfall 3 Wunden maximal. Ich weiß nicht, es gibt ja eigentlich keinen, der mehr Ränge hat als 3 und dann 2 verloren haben kann. Also im Wesentlichen sollte das Maximum hier 3 sein. Freie Attacke ist immer super. Ich finde es eine interessante Mechanik, dass hier von den Zonen, die der Gegner hat, abhängt, dass man noch einen Bonus bekommt. Das gibt es jetzt ein paar Mal in dem 2021 Update. Finde ich einen sehr schönen Design Room, den man sich da noch erschlossen hat. Und bin mal gespannt, wie das Ganze dann das Spiel beeinflusst. Gerade hier, wenn die Greyjoy-Einheiten halt immer stärker werden, kann es sein, dass man durch den Geldsack das ein bisschen ausgleichen möchte, dass man quasi das Spiel ein bisschen verlangsamt durch das Heilen. Und wenn das dann nochmal bestraft wird, ja, könnte das wirklich stark werden. Vor allem, wenn es sich halt um Armeen handelt, die sowieso selber gerne den Geldsack haben wollen. Ich habe tatsächlich dem eine 4 gegeben. Ich hatte dazu erst eine 3 stehen. Es ist ja nicht wirklich eine freie Attacke, sondern man muss halt die Zone dafür opfern. Aber Zonen, die man vielleicht sowieso den Effekt nicht haben will, durch eine freie Attacke zu ersetzen, ist super stark. Ein bisschen heilen dazu. Ich habe extra die Skala 1 bis 4 genommen, weil ich immer finde, eine ungerade Zahl macht sowieso keinen Sinn, weil man dann irgendwie sich nicht entscheiden muss, ob es besser oder schlechter ist. Ja, ich fand es schwierig. Vielleicht können da ja nochmal die, die mit denen schon was getestet haben, sagen, über welche Karten sie sich besonders gefreut haben und welche sie vielleicht eher fanden. Die nächste Karte, What is Dead May Never Die. Wenn eine freundliche Einheit zerstört ist, vielleicht heißt es auch wäre. Der Trigger hier könnte wieder für ein bisschen Schwierigkeiten sorgen. Aber es ist relativ klar, was gemeint ist. Nämlich der erste Satz ist, diese Einheit ist nicht zerstört, wenn sie zerstört ist, sondern sie bleibt im Spiel. Und zwar mit D3 Wunden, das heißt 1, 2 oder 3 Modellen. Und dann bekommt sie diese Karte angelegt bis zum Rest des Spiels. Und solange sie diese Karte hat, muss sie jedes Mal, bevor sie eine Aktion ausführen würde, einen Würfel würfeln und falls man nicht das Schwert hat, bekommt sie D3 Wunden. Nochmal kurz zusammengefasst, Einheit nicht tot, sondern mit 1, 2 oder 3 Wunden noch im Spiel. Dafür danach, wenn man eine Aktion machen möchte, bekommt man D3 Schaden, es sei denn, man kontrolliert die Schwerter. Wenn man die Schwerter kontrolliert, ist alles ganz normal. Weil ich eben vergessen habe zu sagen, We Do Not So sollte ein relativ eindeutig sein, ist Attacke und Überleben in meiner Kategorisierung. Denn wir bekommen eine freie Attacke und wir können gegebenenfalls Wunden wiederherstellen. Hier ist quasi die Prototypkarte zu Überleben. Wir können verhindern, dass eine Einheit stirbt von uns. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Einsatzgebiete dieser Karte. Was sie halt immer kann, ist zumindest, ja, vielleicht nicht immer, wenn man sie schlau einsetzt und es so ist, dass der Gegner, dass man zum Beispiel durch den Paniktest gestorben ist, dann kommt nämlich bei der Attacke danach kein Paniktest mehr, sondern die Attacke ist vorbei. Man ist halt mal in der Regel selber wieder dran, setzt die Karte ein, die Einheit lebt noch. Das heißt, man hat das Search Forth verhindert, man hat den Gegner immer noch gebunden, und er muss im Zweifel in der nächsten Runde, da seine Einheit jetzt schon aktiviert ist, nochmal die Aktivierung der Einheit dafür einsetzen oder halt ein NCU über die Schwerter oder so weiter. Er muss mindestens eine Ressource, die ihm eine Attacke gibt, dafür einsetzen, um die Einheit auszulöschen. Es sei denn, er hat irgendwie noch Möglichkeiten, so Wunden zu machen. Und da ist dann 1, 2 oder 3, kann natürlich sehr schnell dann wieder weg sein. Dann hat man aber immerhin ihm dazu gezwungen, das nochmal zu nutzen und das Search Forth verhindert. Das heißt, das ist schon mal die eine Möglichkeit. Das ist besonders stark, wenn der Gegner quasi mit dem Search Forth durch die Reihen brechen würde oder an der Flanke durchbrechen würde und sich sehr gut positionieren könnte dadurch, da so ein Stoppstein zu haben, der sagt, nee, erstmal nicht, sondern hier musst du erst nochmal was investieren. Auf jeden Fall gut. Vielleicht sogar, wenn es eine relativ günstige Einheit ist, wo der Gegner sich gedacht hat, ah, die kann ich schnell auslöschen, um schnell weiterzukommen und mit einer teuren Einheit angegriffen hat, hier gut, um mit der günstigen Einheit, die teure Einheit, noch weiter aufzuhalten. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass man tatsächlich versucht, die Einheit im Spiel zu behalten und wieder hochzuheilen. Da hat man natürlich den Nachteil, dass man immer wieder Wunden bekommt, wenn man Aktionen macht, es sei denn, man hat die Schwerter. Aber die Schwerter hat man halt meistens nur jede zweite Runde, da das ja eine recht beliebte Zone auf dem Taktiksboard ist. Deswegen glaube ich, dass es deutlich seltener sinnvoll sein wird, diesen Ansatz zu wählen. Sondern dieses den Gegner stoppen, wo er eigentlich geplant hat, durchzukommen, die schlauere Variante ist. Da dann noch als kleiner Tipp für die, denen es nicht direkt aufgefallen ist, ihr könnt oder quasi nichts zwingt euch dazu, eine Aktion durchzuführen, sondern ihr könnt auch dann die Einheit, an der die Karte dran liegt, aktivieren und keine Aktion mit ihr durchführen und somit den Schaden verhindern, damit sie nicht dann aus Versehen doch stirbt. Einfach was, worüber man nachdenken kann, wenn man die Karte spielt. Ich habe die mit einer 3 eingeordnet. Vielleicht soll ich mir noch sagen, 1 ist schlecht, 4 ist gut. Aber gerade bin ich fast schon dabei, dass ich finde, dass sie besser als We Do Not So ist. Wie gesagt, ist schwierig. Ich kann es wenig einschätzen, da ja, sie hat diesen negativen Effekt noch dazu. Es sind nur die 3 Wunden. Die Einheiten, die die Greyjoys haben, sind jetzt noch nicht so super überlebensfähig. Mal schauen. Okay, wir haben The Kraken's Wrath, also der Zorn des Kraken. Und wie euch vermutlich schon denken könnt, ist das eine Karte, die komplett auf Attacke geht. Wenn eine freundliche Einheit eine Nahkampfattacke macht, bevor man die Würfel würfelt, kommt sehr viel Text. Falls man selber die Schwerter kontrolliert, bekommt man Precision. Falls der Gegner die Schwerter kontrolliert, bekommt man Precision. Und die Attacke darf alle Würfel neu würfeln. Ist also besonders gut, wenn man schon im Kampf ist. Das war noch nicht alles, denn falls man selber den Geldsack kontrolliert, wird der Verteidiger panicked. Wenn der Gegner den Geldsack kontrolliert, wird der Verteidiger vulnerable, also verwundbar. Ein bisschen, was mich stört, allein von meinem Empfinden, ist, dass es beim ersten quasi ist, wenn der Gegner das kontrolliert, bekommst du das gleiche und noch was dazu. Und beim zweiten ist es halt einfach ein anderer Token. Das heißt, man bekommt quasi nichts dazu dadurch. Ist natürlich besonders stark in einem 3-NCU-Meta, wo ziemlich schnell, oder wenn man selber 3-NCUs spielt und der Gegner 2, wo oft ziemlich schnell alle Felder voll sind. Und dann spielt man eine Karte, bekommt mindestens Precision und einen Token, gegebenenfalls sogar Precision, die Würfel neu würfeln und einen Token, ist dann schon sehr stark von den Effekten her. Gut ist auch, dass er zumindest mit den Einheiten, die gezeigt wurden, noch keine Precision hätte. Das heißt, das kann sich mit nichts überlappen. Und die Rerolls wirken mit Precision natürlich gut zusammen, da die Wahrscheinlichkeit, dass man Sextet würfelt, einfach nochmal besser ist. Deswegen habe ich insgesamt der Karte dann auch eine 4 gegeben. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es sich das Meta nicht dahin entwickeln wird, dass auf einmal irgendwie alle nur noch mit ein oder zwei NCU spielen. Und selbst bei 2 wäre die Wahrscheinlichkeit für Geldsack und Schwerter noch recht groß, dass die beiden genommen wurden. Okay, dann kommen wir zu The Iron Prize. Erinnert etwas an For the Watch und For the King. Zu Beginn eines freundlichen Zuges darf man eine Kampfeinheit nehmen oder wählen und da mehrere oder auch nur ein Pillage-Token entfernen. Für jeden Token, den man entfernt hat, darf man 2 Wunden wiederherstellen. Das darf man auch mehrmals machen, das heißt 2 Pillage-Token entfernen. Die meisten oder die beiden Einheiten, die wir bis jetzt gesehen haben, waren ja auf 2 Token beschränkt. Heißt 4 Wunden wiederherstellen. Oder plus 1 Bewegung bekommen und Charge Distance Würfel neu würfeln dürfen. Oder diese Runde oder diesen Zug so mit dem höchsten Attackenwert angreifen. Das heißt, wir haben einen Effekt, den können wir mehrmals wählen. Mit Wunden wiederherstellen, also in meiner Kategorisierung überleben. Wir haben einen Effekt, der tatsächlich Bewegung gibt, nämlich plus 1 plus Rerolls, was schon ein ziemlich guter Effekt ist für Charge, denn man verringert direkt erstmal die Chance um ein Sechstel und dann darf man nochmal neu würfeln. Das heißt, insgesamt, selbst wenn man vorher eine 6 brauchte, endet man bei 5. 19, also 55%. Und bei allen anderen kommt man bei einer 5. Wenn man am Anfang eine 5 brauchte, ist man schon bei 75%. Das heißt, man ja, ist sehr schnell in einem sehr guten Bereich damit, obwohl man vorher einen sehr langen Charge gemacht hätte. Und am Ende halt noch was, um die Attacke zu verstärken, wenn man schon auf niedrigen Rängen ist. Was bei den Greyjoys vielleicht gar nicht so schlecht ist, denn dann, wenn man schon später im Spiel ist, Ringe verloren hat, hat man dafür vielleicht aber auch schon seine Pillage-Token und dann ist es halt schön, wenn man mit seiner höchsten Attackenzahl angreifen kann. Da kommen wir dann aber auch direkt zu dem Punkt, der mich stört. Ich entferne die Pillage-Token, das heißt, ich habe dann die anderen Boni, die ich vielleicht für die Attacke habe, nicht mehr. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Karte nur mit einer 2 eingepreist habe, denn die Effekte sind zwar nett, sie sind auch stark, aber die Effekte, die ich durch die Pillage-Token bekomme, sind auch stark und die kann ich gegebenenfalls für einen Pillage-Token häufiger nutzen. Ich habe bei jeder Attacke plus 1 aufs Treffen. Ich habe bei jedem verpatzten Paniktest eine Wunde mehr. Insofern finde ich hier die Kosten schon relativ hoch und habe die Karte nur bei einer 2 eingeordnet. Was natürlich toll ist, ist die Flexibilität, die sie gibt. Denn sowohl Attacke als auch Überleben als auch Bewegung sind hier abgedeckt. Die nächste Karte ist Finger Dance. Start of a friendly turn auch wieder, also zu Beginn eines freundlichen Zuges. Darf man eine freundliche Kampfeinheit wählen? Also Finger Dance ist übrigens das, was ihr sicherlich schon mal im Film gesehen habt, hoffentlich noch nicht in echt, mit dem Messer und den Fingern, wo immer zwischen die Finger gestochen werden muss. Das wird noch wichtig, denn die Einheit, an die man diese Karte anlegt, bis ans Ende des Spiels, bekommt, wenn sie selber eine Einheit mit gleich vielen oder weniger Rängen angreift, ein Vulnerable, verwundbar Token auf dem Verteidiger. Aber wenn eine gegnerische Einheit, die gleich viele oder mehr Ränge hat, diese Einheit angreift, bekommt der Gegner auch ein Vulnerable, also gut für den Gegner, auf die Einheit, mit der Fingerdance liegt, kommt der Vulnerable bzw. verwundbar Token. Das heißt, sowohl offensiv für den Gegner gut, als auch für einen selbst, kommt halt darauf an, ob man sich gerade in die Finger sticht oder in die Lücken dazwischen. Ja, was halte ich von dieser Karte? Es geht auf jeden Fall um Attacke wieder. Es ist mehr oder weniger schon Anti-Beleben oder Anti-Überleben. Ja, ich habe sie auch mit einer 2 bewertet. Sie kann situativ gut sein, aber sie bleibt halt bis zum Ende des Spiels da liegen. Für mich, ja, man weiß nicht, was im Spielverlauf noch passiert. Das heißt, vielleicht, wenn man sie gegen Ende zieht, wäre es schön, wo man wirklich nur noch für die ein, zwei Kämpfe absehen kann, was passiert und den Bonus dann halt noch bekommt. Es ist nur ein Token, den man sich dadurch erkämpft, beziehungsweise pro Attacke halt nur ein Token. Und ja, ich hätte es vielleicht hätte es gehießen, wenn der Gegner mehr Ränge hat, bekommt er den Bonus. Wenn man gleich viele oder man selber halt mehr hat, also der Gegner weniger, bekommt man selber den Bonus. Hätte ich gesagt, ja, schön. Aber so überzeugt mich die Karte leider nicht. Es ist eine lustige Idee. Man kann es vermutlich in speziellen Situationen auch gut einsetzen, aber es kann einem halt auch deutlich selber in den Hintern beißen. Als vorletzte Karte haben wir Bless with Stone, Bless with Steel. When a friendly combat unit activates, also auf die Aktivierung einer freundlichen Einheit, darf man eine Einheit, die mit dieser im Kampf ist, werden eine feindliche Einheit und für jeden zerstörten Rang dieser Einheit darf man 2 Wunden wiederherstellen. Dazu kommt noch, dass man für jede Zone vom Geldsack und den Schwertern eine Wunde wiederherstellen darf oder einen Condition Token entfernen. Das heißt, ich kann im besten Fall 2 Wunden wiederherstellen und nochmal 2 Wunden oder Condition Tokens entfernen. Die Karte finde ich dann schon wieder deutlich besser, wobei der Trigger hier mehr oder weniger das Problem ist. Erstens, also dass eine freundliche Einheit aktiviert ist, noch nicht das Problem, aber ich muss engaged sein mit einer anderen Einheit und ich muss da schon Rank zerstört haben und im besten Fall 2, damit ich wirklich die 4 Wunden plus gegebenenfalls nochmal 2 wiederherstellen kann. Oder ich muss halt schon Geldsack und Schwert haben, dann kann es sich auch lohnen. Aber insgesamt ist der Effekt halt wirklich nur maximal, wenn man die perfekte Situation dafür hat. Joa. Habe ich mit einer 3 bewertet, das halt sehr stark sein kann. Gerade das Condition Tokens entfernen ist halt cool, wenn man hier die Möglichkeit hat, quasi direkt 2 zu entfernen und noch die Flexibilität, dass man nicht gezwungen ist, sie zu entfernen, sondern sagen kann, ich habe gar keinen Condition Token drauf, also kriege ich halt eine Wunde zurück, finde ich schon gut. Und dann kommen wir zur letzten Karte, Raiding Call. Auch wenn der Friendly Greyjoy, hier die Einschränkung Greyjoy Infantry Unit activates, das heißt, wir haben auch wieder, wir können es durch die gleichen Sachen triggern, aber der Trigger ist ein bisschen spezieller, nämlich es muss eine Greyjoy-Einheit sein. Dann darf man bis zu 4 Modelle und ein Pillage-Token von einer Einheit entfernen, von einer Greyjoy-Infanterieeinheit und die in Long Range zu der Einheit ist, die gerade aktiviert und genauso viele Wunden in der Einheit, die gerade aktiviert, wiederherstellen. Und falls man einen Pillage-Token entfernt hat und die Einheit, die aktiviert, die Pillage-Regel hat, darf man noch einen Pillage-Token dazulegen. Und falls man eine Geldsack hat, das ist dann wieder ein ganz cooler Effekt, darf man irgendeiner freundlichen Einheit mit der Pillage-Regel einen Pillage-Token geben. Erstmal zum ersten Effekt. Das hatten wir beim Free Folk schon. Das hieß irgendwie Regroup and Reform oder so ähnlich. Wir nehmen 4 Modelle weg in einer Infanterieeinheit. Wir können sie 4 Wunden wiederherstellen in einer Infanterieeinheit. Ganz cool ist hier noch, dass man den Pillage-Token verschieben kann. Gegebenenfalls, wenn die Einheit, von der man die Modelle genommen hat, zum Beispiel eine Bogenschützeneinheit war, von der man sowieso wusste, dass die jetzt nicht mehr die nächste Attacke überleben wird, weil die vielleicht nur noch 5 Modelle hat, nimmt man halt 4 weg und kann, ist natürlich Quatsch. Die Trapper, auf die wir nachher noch kommen werden, sind auch defensiv nicht so gut und können tatsächlich einen Pillage-Token haben, so. Dann kann man halt den Pillage-Token quasi noch retten und auf eine Einheit legen, die mehr davon hat. Besonders viel Wert schafft man mit dieser Karte natürlich, wenn man Wunden aus einer günstigen Einheit nimmt und in eine teure Einheit tut, so rein auf dem Papier. Aber je nach Situation kann natürlich auch vieles anderes sinnvoll sein und Wert generieren, wenn man eigentlich ja nur Modelle hin und her tauscht. Genau, aber ich möchte nochmal besonders den zweiten Teil hervorheben, denn der ist quasi unabhängig. Man könnte auch den ersten Teil komplett ignorieren und nur diesen Effekt nehmen. Wenn man den Geldsack hat, darf man einfach einen Pillage-Token irgendwo hinlegen. Und wir haben ja am Anfang schon gesehen, dass das doch relativ starke Effekte sind, die auslösen. Und vielleicht gerade, wenn man die Karte am Anfang zieht, sie nicht direkt ablegen möchte, aber den Geldsack hat, dann kann das sicherlich eine gute Wahl sein, einfach den Pillage-Token zu verteilen. Die letzten beiden Karten sind auf Heilen ausgelegt, oder Überleben, wie ich es genannt habe. Das heißt, ich mache mal kurz eine Zusammenfassung. Wir haben insgesamt 4 Karten, die was mit Attacke zu tun haben. Wir haben 5 Karten, die was mit Überleben zu tun haben. Und wir haben eine Karte, die was mit Bewegung zu tun haben. Wir haben nichts, was irgendwie groß Kontrollelemente geben würde oder Denial, also dass man den Gegner irgendwas verwehrt, mit reinbringen würde. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Und es ist halt wirklich alle bis auf 2 Karten haben irgendwas mit Überleben zu tun. Entweder heilt man seine Einheiten, man verhindert, dass sie sterben. Ja, das ist wirklich ein Thema, das ich bei den Greyjoys nicht unbedingt erwartet hätte. Aber vielleicht die Idee dahinter ist, dass man halt zusammen mit der Pillage-Mechanik dann so ein, wir versuchen lange genug am Leben zu bleiben. Das passt auch wieder zu Plünderern, denn da geht es ja darum, schnell irgendwo zuzuschlagen und dann wieder abzuhauen, bis quasi wir so viel geplündert haben, dass wir dann uns dem Gegner wirklich in einem fairen sozusagen Kampf stellen können. Das ist so ein bisschen mein Fazit daraus. Also quasi ein Tanz auf der Messerklinge, versuchen die Einheiten am Leben zu bekommen, selber viel Schaden machen mit den Karten, die die Attacke verstärken und ja, am Ende immer stärker zu werden und den Gegner auszulöschen. Von den Triggern her ist interessant, wir haben 5 unterschiedliche Trigger, das ist schon mal ganz gut. Wir haben 2 Start of a Friendly Turn Trigger, die sich überschneiden und wir haben 2 auf die Aktivierung einer freundlichen Einheit, die sich überschneiden. Ganz nett dabei ist, dass man die quasi zusammen stacken kann. Das heißt, ich kann mir für die Iron Prize, den Bewegungsbonus zum Beispiel holen und kann mir dann mit Raving Call noch mehr Modelle holen, habe dann vielleicht wieder einen Rang mehr, kann auch einen Pillage Token holen, um dann für die Attacke noch The Kraken's Wrath zu spielen. Das heißt, da sind schon ein paar Häufungen von Karten möglich, da sie das mit Start of a Friendly Turn und Friendly Unit Activates quasi getrennt haben und man die dann wenigstens miteinander kombinieren kann. Was man halt nicht machen kann, ist zuerst mit Raiding Call 4 Wunden heilen oder 4 Wunden aus einer anderen Einheit nehmen und bei sich heilen und dann nochmal mit Bless with Stone, Bless with Steel heilen, aber das wäre auch, glaube ich, dann zu viel des Guten. Das war das Taktikdeck. Zusammen mit den Einheiten gibt das, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick, wie sich diese Fraktion spielt. Weiter geht es dann natürlich mit den Commandern, die in der Grundbox enthalten sind. Da gibt es einmal Asha oder Yara, für die, die Serie geguckt haben, also die Schwester von Theon, mit der er ja eine recht lustige Begegnung bei seiner Rückkehr auf Pike hat. Und Victarion, den kennen, glaube ich, die, die nur die Serie geguckt haben, nicht. Das ist quasi der Admiral, der General der Flotte, selber nicht auf dem Thron, aber quasi sehr hoch der die Armee, in dem Fall halt die Flotte, das ist für die Greyjoys dann halt die Armee, anführt. Sehr cooler Charakter im Buch. Ich erinnere mich da an eine Kampfszene, die beschrieben ist. Der kämpft selber in voller Rüstung, was auf einem Schiff natürlich gefährlich ist, weil wenn man runterfällt, nicht so gut, und verlässt sich auch stark auf seine Rüstung. Ich habe da auch irgendwie im Kopf, dass die Rüstung noch irgendwas Besonderes hatte. Können vielleicht nochmal andere aufklären. Und sehr cool beschrieben, wie er da dann aufs andere Schiff geht, die Gegner niedermetzelt. Auf jeden Fall für die, die Bücher gelesen haben, jemand, also oder zumindest für mich, ein sehr cooler Charakter, den ich dann auch gerne mal auf dem Spielfeld sehen würde. Die beiden haben auch, wie das bei den Grundboxen oft ist, sehr unterschiedliche Spielweisen. Asha ist eher die Defensive, die Moral-Buffs gibt. Wir haben ja gesehen, dass Moral erstmal nicht so die Stärke ist von den Greyjoys. Und dann haben wir Victarion, der voll auf Attacke geht, sehr starke Karten hat dafür und selber als Attachment auch sehr stark. Wir fangen jetzt aber erst einmal mit Asha an. Die hat wie alle Commander jetzt in 2021 ein Attachment und als Fähigkeiten Inspiring Presence 5+. Der Moralwert der Einheit, in der sie ist, wird 5+. Lohnt sich also besonders in einer Einheit, wo der Moral normalerweise schlechter ist. Davon haben wir schon ein paar gesehen. Dazu noch Rally Point. Freundliche Einheiten in kurzer Reichweite zu ihrer Einheit dürfen ihren Moralwert benutzen, wenn sie Moraltests machen. Das heißt dann in dem Fall auch die 5+. Das heißt, meistens ist eine Einheit links, eine Einheit rechts davon. Oder wenn man sie dahinter hat, hat man vielleicht drei Einheiten noch, auf die man dann den Moralwert weitergeben kann. Dazu noch Stubborn Tenacity. Jedes Mal, wenn man einen Paniktest besteht, was jetzt bei 5+ nicht zu selten vorkommt. Und wichtig, es ist nicht wie früher eine Order, also ein Befehl, sondern einfach eine passive Fähigkeit quasi, die jedes Mal tatsächlich triggert, bekommt der Gegner eine Wunde. Das heißt, hier nochmal ein bisschen die Möglichkeit, aus dem guten Moralwert dann auch offensiv was herauszubekommen. Ansonsten halt defensiv. Auf jeden Fall ein starker Effekt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass 7 quasi der entscheidende Wert ist. Und hier hat man jetzt quasi 5. Das heißt, selbst wenn man einen -2-Effekt, den es ja häufig gibt, zum Beispiel mit Vicious, drauf bekommt, ist man immer noch bei der 7, hat man immer noch eine Chance von 7, 12, denn immerhin den Moraltest bzw. Paniktest zu bestehen. Und das kann man auch noch an gegnerische Einheiten weitergeben. Also geht man deutlich mehr dann in das Thema des Überlebens, das im Taktikdeck ja auch schon sehr prominent war, und kann damit quasi die Schwäche, die sonst die Greyjoys noch haben, über den Moralwert ausgleichen. Die Taktikkarten spielen dann auch sehr stark damit. Wir haben Ironborn Metal. Ich muss mal kurz wieder in meine Übersicht gehen. Genau. Die sagt, wenn man einen Moraltest besteht, was natürlich durch Ascha gegebenenfalls etwas einfacher ist, darf man zwei Wunden wiederherstellen, so wie gefühlt schon auf vier anderen Taktikkarten drauf stand. Und falls man in kurzer Reichweite zu Aschas Einheit ist, das heißt, kann dann auch einfach ihre Einheit gewesen sein, die den Moraltest bestanden hat, dann darf man nochmal für jeden zerstörten Rang, den man selber hat, noch eine Wunde herstellen. Das heißt hier auch wieder, normalerweise kann man zwei zerstörte Ränge haben, kann dann bis zu vier Wunden wiederherstellen. Ja. Der Trigger ist vielleicht ein bisschen, da man ja quasi den Moraltest bestehen muss, aber wenn man ihn verpatzt hätte, zumindest ein Paniktest, ist eigentlich die Situation, in der man am meisten heilen muss, für mich halt eine weitere Heilkarte. Dazu Raider Bravery als zweite, also der Plünderer Mut. Wenn eine freundliche Einheit einen Moraltest besteht, das heißt, hier hat man direkt eine Überschneidung der ersten Karte. Ja, ist jetzt nicht ganz so schlimm, da ja keine Karte aus dem Grunddeck den gleichen Trigger hatte. Dann darf man diese Karte an die Einheit anlegen und die wird erst entfernt, wenn die Einheit einen Moraltest verpatzt. Und solange sie attached ist, bekommt die Einheit quasi das neue, wie hieß es denn noch? Irgendwas mit Boldness? Boldness and Courage? Das früher Jamie und auch das John Attachment hatte, was jetzt ein bisschen runtergestuft wurde. Man zählt immer so, als hätte man einen Rang mehr für die Attacke. Und wenn man volle Ränge hat, bekommt man einen Würfel mehr. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Effekt. Moraltest bestehen, gerade bei Ashers Einheit, geht ja relativ schnell. Es kann auch sein, dass sie recht lange anliegt und man sie mehrmals benutzen kann. Und geht dann halt auch eher in die Richtung Attacke. Ich habe jetzt beide Karten mit einer 3 bewertet, da es irgendwie nette Effekte sind. Aber ja, so richtig hauen sie mich nicht vom Hocker. Es ist hier halt auch wieder stark abhängig davon, wogegen man spielt, wenn man jetzt gegen eine Armee kämpft, die stark auf Panik geht, kann es halt sein, dass man den Effekt einmal nutzen kann und danach halt schon wieder die Karte verloren hat oder im schlimmsten Fall hat man sie sogar schon verloren, bevor man sie nutzen kann. Die letzte Karte von Asha ist a Warcry. Das werden wir nachher bei ihrem Attachment auch nochmal als Fähigkeit sehen. Wenn eine freundliche Kampfeinheit aktiviert, darf sie einen Moralwert durchführen und bei einem Erfolg wichtig. Der Moraltest kann auch wiederum die beiden ersten Karten triggern, da es da nur Moraltest stand und nicht Panik. Das heißt, da eine ganz schöne Interaktion. Und was ich eigentlich sagen wollte, wenn sie erfolgreich ist, bekommt eine Einheit vom Gegner in langer Reichweite ein Panicked und ein Vulnerable Token. Das heißt, direkt zwei Token. Man hat hier natürlich die Bedingung, man muss den Moraltest bestehen. Asha hat halt das 5 Plus. Ist machbar. Man kann das halt auch meistens mit Ashas Einheit machen, denn Long Range ist ja schon recht lang, wenn die relativ zentral steht oder sie gibt halt die 5 Plus Aura noch weiter. Dann kann man auch noch eine Einheit, die in Short Range zu ihr ist, den Test machen lassen, die dann vielleicht in Long Range zum Gegner steht schon. Also das sollte machbar sein. Aber man hat halt immer die Chance, die relativ gering ist, aber nicht super gering, dass man einfach den Moraltest verpatzt und dann hat man überhaupt keinen Effekt. Das heißt, hier auch wieder etwas, wo man sich nicht drauf verlassen kann. Höhere Varianz, also eher nichts für die super kompetitiven Spieler. Insgesamt haben wir dann zwei Karten bei Asche, die auf Attacke gehen. und eine, die auf Überleben geht. Aber ihr eigenes Attachment geht halt auch stark auf Überleben. Das heißt, da wird dieser Effekt verstärkt. Von den Triggern her haben wir die schöne Situation, dass der Warcry die anderen beiden triggern kann, aber die anderen beiden überlappen sich und der Warcry überlappt sich sogar gleich doppelt, sowohl mit Raiding Call als auch mit Bless with Stone, Bless with Steel aus dem Grunddeck. Das ist schon nicht so gut, wenn man drei Karten hat, die aufs Aktivieren der Einheit gehen, da man die dann halt nicht in einem Zug super kombinieren kann und auf unterschiedliche Einheiten spielen muss. Ich habe allen eine 3 gegeben. Ja. Wie gesagt, bei Raider Bravery kommt es auch etwas auf den Gegner an, wie gut man das nutzen kann. Dann kommen wir zu Victarion. Der, wie gesagt, volle Attacke. Ich gucke kurz und muss einmal die Liste wechseln, um aufs Attachment zu gehen. Der hat Overrun als Fähigkeit. Das ist ein bisschen neu in 2021 und zwar ist es jetzt von dem Timing her besser, nämlich wenn die Einheit ein Surf-Forth machen würde, wenn sie also das freie Manöver nach dem Zerstören eines Gegners bekommt, dann muss man sie erst einsetzen. Aber sie ist auch ein bisschen schlechter, denn das freie Drehen ist weggefallen. Das heißt, man darf dann eine Charge-Aktion machen, aber man muss den Gegner, den man chargen möchte, vorher schon gesehen haben. Das kann manchmal problematisch werden. Ja, allgemein natürlich eine Einheit, die quasi auch nochmal das betont, was schon das Thema der Greyjoys war, nämlich wenn es gut läuft, dann läuft noch besser, nämlich wenn ich eine Einheit ausgelöscht habe, bekomme ich einen Charge dazu. Zusätzlich noch Furious Charge. Wenn man einen Gegner erfolgreich charge mit der Einheit, in der Victarion drin ist, dann wird die Vulnerable, also hier auch sehr stark auf Attacke, sehr stark auf Charge und ausgelegt. Im Idealfall charge ich natürlich in eine Einheit rein, die wird Vulnerable, ich lösche sie aus, ich charge in die nächste rein, kann mit einem Zug zwei Vulnerable Token verteilen, zwei starke Attacken durchführen. Was man beachten muss, Vulnerable geht natürlich darauf, dass man viele Hits hat, hauptsächlich, oder wird stark dadurch. Overrun an sich verstärkt ja die Attacke nicht, sondern erlaubt nur einen zusätzlichen Charge. Das heißt, am besten ist es hier in einer Einheit, die viele Hits erzeugen kann und sowieso schon eine starke Attacke hat. Dann kommen wir zu den Taktikkarten. Als erste Taktikkarte haben wir Rush of Aggression. Die ist auf Attacke ausgelegt, wie ihr euch vermutlich schon denkt. Wenn man eine Charge-Aktion macht, bevor man den Würfel würfelt für die Charge Distance, muss man den Würfel quasi nicht würfeln, denn man zählt so, als hätte man eine 6 auf allen Würfeln gewürfelt und man bekommt Critical Blow dazu. Was natürlich dann ganz schön mit Victarions Fähigkeit mit dem Vulnerable synergiert. Denn ich habe auf einmal erstmal eine 6, das heißt, ich habe einen Charge geschafft, den mein Gegner vielleicht nicht erwartet hat. Gegebenenfalls noch durch Gelände, das ihn sonst erschwert hätte. Ich bekomme Critical Blow und ich bekomme durch Victarion einen Vulnerable Token. Und, das kommt jetzt noch, der nächste Effekt ist, nachdem man die Attacke ausgeführt hat, bekommt man selbst einen Vulnerable Token. Es sei denn, man ist Victarions Einheit. Das heißt, wirklich sehr auf ihn zugeschnitten. In der Heldenbox werden wir nachher sehen. Es gibt noch ein Attachment, was auch sehr gut damit synergiert. Auf jeden Fall eine super starke Karte. Die 6 auf dem Charge, das ist so wertvoll. Das ist genau das, was ich für kompetitive Spieler, die die Varianz möglichst gering halten wollen, am Anfang gesagt habe, ne? Man will nicht, dass irgendwie schlechte Würfel einem das Spiel versauen können. Hier ist es halt automatisch 6, ich brauche gar nicht würfeln. Es ist schon mal, also dazu kommt noch, dass es eine 6 ist. Das heißt, ich kann die maximale Entfernung tatsächlich chargen. Für kompetitive Spieler auf hohem Niveau wäre es schon eine super Karte, wenn da steht, du rollst automatisch eine 4, einfach weil sie den Würfel nicht mehr würfeln müssen und vielleicht nicht die maximale Distanz bekommen. aber dafür halt sicher und nicht normalerweise auf eine 4. Ich gucke mal 50-50 auf Clubs oder nicht. Das ist halt das, was man vermeiden will, wenn man auf einem hohen Niveau spielt. Insofern von mir volle 4. Es wird auch viel brauchen, um mich von dem Gegenteil zu überzeugen. Wenn man Victarions Einheit nimmt, hat man nicht mal einen Nachteil dadurch. Man bekommt noch Critical Blow oben drauf. Ja, ich glaube, ich gerate hier zu sehr ins Schwärmen. Ich gehe mal zur nächsten Karte über. Assault Orders. Also Befehl zum Angriff, so ungefähr. Wenn eine freundliche Nicht-Kampfeinheit eine Zone auf dem Tactics-Board nimmt, kann man den Effekt ersetzen durch: Eine freundliche Kampfeinheit darf eine Nahkampfattacke machen. Das kommt euch vielleicht bekannt vor. Das liegt daran, dass wir es fast so schon im Grunddeck hatten. Mit We Do Not Sow. Der Unterschied ist, bei We Do Not Sow darf man eine beliebige Attacke machen. Bei Assault Orders darf man nur eine Nahkampfattacke machen. Macht natürlich den Unterschied für die Bogenschützen. Eine beliebige Attacke ist natürlich irgendwie cooler, da man noch nicht im Nahkampf sein muss. Man das dann mit den Bogenschützen auch machen kann. Melee-Attacke ist aber auch sehr stark. Dazu sind die Bonuseffekte unterschiedlich. Wie Do Not Sow hatte den Heileffekt, wenn man die Wealth-Zone hat. Assault Orders gibt, wenn man Victarions-Einheit nimmt, sogar eine Charge-Aktion. Was natürlich auch ziemlich geil ist, denn erstens synergiert das mit der Regel von Victarion, dass man den Vulnerable-Token dann noch gratis dazu bekommt. Und zweitens muss man dann auch noch nicht im Nahkampf gewesen sein, um die Karte spielen zu können. Und auch das synergiert wieder wunderbar mit dem Attachment, das dann in der Heldenbox noch dran kommen wird. Auch der Karte habe ich eine 4 gegeben, vor allem wegen des zweiten Teils, eine Charge-Aktion vom Tactics-Board triggern zu können. Super gut. Synergiert noch super mit Victarions Fähigkeit. Und man bekommt halt, kann dadurch halt potenziell echt viele Attacken und Charges auf Victarion drauf bekommen. Und man kann ihn dadurch dann halt vielleicht auch erst einmal mit seiner eigenen Aktivierung so stellen, dass dann auch das Overrun tatsächlich gut funktioniert. Man gibt quasi das auf, kann aber vom Tactics Board den Charge machen. Und dann mit dem Overrun gegebenenfalls nochmal den Charge machen. Das wäre eine Möglichkeit, das einzusetzen. Und ja, dadurch ist der Victarion halt, solange er lebt, immer gefährlich. Ne? Der Gegner weiß nie, was jetzt passieren wird. Man kann das mit dem Rush of Aggression noch kombinieren. Das heißt, der ist vielleicht schon aktiviert. Aber dann kommt das NCO aufs Tactic Board. Nimmt sich vielleicht noch eine Zone, die nachher gut ist für die anderen, zum Beispiel den Geldsack, aber man will nicht den Heileffekt, sondern man charged rein, kann dann noch das mit Rush of Aggression kombinieren, bekommt die automatische 6, kann dann noch The Kraken's Wrath dazu spielen, hat sowieso schon Critical Blow, hat den Vulnerable Token, bekommt ein Panic Token vielleicht noch dazu, bekommt auf jeden Fall Precision dazu, wenn der Gegner die Schwerter hat, darf man noch mit seiner. Nee, darf man die Würfel neu würfeln, das ist beim Charge, egal. Nicht so toll, aber ja, man kann auf jeden Fall was einiges decken dann und da wirklich eine krasse Attacke raushauen. So. Genug geschwärmt. Ich würde sagen, Victarion ist auf jeden Fall für jemanden, der einfach draufhauen möchte, der da die Plünderer spielen möchte, die reinlaufen und den Gegner kaputt hauen, die Wahl, die er nehmen sollte, gefällt mir richtig gut vom Design, passt super zu dem, wie er im Buch dargestellt ist. Ja, ich bekomme direkt Lust, das aufs Spielfeld zu stellen. Aber bevor wir nach einem 3-Stunden-Podcast haben, kommen wir mal zu den NCUs, die noch in der Box drinne sind. Wir haben Roderick Horlow. Das ist der von den Horlow Reapers, also von den Sensenmännern. Passt aber selber dazu irgendwie überhaupt nicht, denn sein Untertitel ist The Reader, Das ist tatsächlich einer, der sich von den anderen ein paar Bücher geliehen hat und unter diesen genialen Schiffsbauern eher zu Hause in seinem Turm sitzt und gerne liest. Der kostet 4 Punkte, hat die Fähigkeit Scholar Among Readers, also Among Raiders. Readers würde nicht so viel Sinn ergeben. Also quasi ein Gelernter unter Plünderern. Er beginnt das Spiel mit 2 Order-Token und kann zu Beginn eines Zuges einen Order-Token ausgeben, um eine beliebige Anzahl von Taktikkarten aus der Hand abzulegen. Und dann genauso viele plus eine neu zu ziehen. Und dann werden die abgelegten wieder ins Deck reingeschaffelt, also gemischt, ins Deck reingemischt. Natürlich hat man erstmal eine Karte mehr dadurch, aber den anderen Effekt, nämlich dass man einfach die Karten, die man nicht möchte, ablegen kann, jetzt nicht ablegen im Sinne von weg, sondern werden wieder reingemischt und nachziehen. Es ist für 2 Dinge besonders gut, nämlich einmal wird man die Karten, die man gerade nicht braucht, los. Man verliert sie aber nicht, das heißt, man kann sie gegebenenfalls später nochmal ziehen und man kann, falls man gerade eine besondere Karte braucht, quasi nach dieser fischen und angeln und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man sie bekommt, im Gegensatz zu, wenn man einfach nur 2 Karten nachziehen würde. Im Idealfall oder im maximalen Fall könnte ich, wenn ich auf dem Taktikboard war, 5 Karten ablegen, 6 neu ziehen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie sich das verhält mit der neuen Handgröße von 5. Aber ich habe quasi dann 10 Karten, vielleicht sogar 11, gesehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, die ich vielleicht gerade besonders brauche, mit dabei ist, recht groß. Das quasi die 2 Effekte. Die Karten, die ich gerade nicht brauche, kann ich weglegen. Und wenn ich eine Karte gerade besonders brauche, kann ich versuchen, möglichst viele wegzulegen und diese Karte zu bekommen. Und das sogar quasi ohne Nachteil, denn selbst wenn ich jetzt gute Karten weglege, sind sie ja nicht wirklich weg, sondern es kann halt auch sein, dass ich die gleiche Karte nochmal ziehe, jetzt die zweite Version davon, oder ich ziehe sie halt dadurch, dass ich sie gemischt habe, in der späteren Runde. Gerade bei Karten, die vielleicht am Ende stärker sind, die ich am Anfang nicht so brauche, wie What is Dead May Never Die oder Finger Dance oder je nachdem, wie man das einschätzt. Zum Beispiel The Iron Price bringt einem ja auch erst was, wenn man tatsächlich die Pillage Token hat, die man dann ausgeben möchte. Die Karten kann man dann halt einfach wieder für später ins Deck reinmischen. Zweimal im Spiel kann man es machen. Starke Fähigkeit, 4 Punkte, glaube ich, vollkommen okay. Das zweite NCU, das in der Box drin ist, ist Aaron Greyjoy, einer der Brüder von Barnum Greyjoy, The Damp Hair. Das ist ein Priester, natürlich vom ertrunkenen Gott, im Buch auch ganz nett dargestellt. Die ertränken in Anführungszeichen ja erstmal alle, um sie dann mit Herz-Lungen-Massage wiederzubeleben oder. Er macht das zumindest so und hat da, glaube ich, einen perfekten Rekord, dass er alle wieder zurückgeholt hat. Andere, die können das vielleicht mit der Herz-Lungen-Massage nicht ganz so gut, holen dann auch mal jemanden nicht zurück. Auf jeden Fall hier wieder sehr das Thema unterstrichen Überleben. Er hat einen Einfluss, das heißt, wenn er auf einen Taktikspot geht, kann er die Karte anlegen. Er hat noch die Einschränkung, dass er es nur an eine Greyjoy-Einheit anlegen kann. Solange er die beeinflusst, heilt sie für jede Aktion, die die durchführt, eine Wunde. Und zwar bevor sie die Aktion durchführt. Das heißt, bei einer Attacke, wenn man Glück hat, hat man Rang mehr. Und falls sie mit einer Nahkampfattacke einen Gegner zerstört, heilt sie nochmal Wunden für jeden zerstörten Rang eine Wunde. Das heißt hier so ein bisschen der Aemon, heißt ja auch fast genauso, von den Greyjoys. Man heilt Wunden immer, wenn man eine Aktion macht. Und wenn man einen Gegner zerstört, heilt man nochmal mehr Wunden, wenn man schon zerstörte Ränge hat. Auch 4 Punkte. Wie gesagt, spielt in diesen Überlebenseffekt rein. spiele auch ein bisschen noch in diese Messerklingentanz rein, denn den starken Effekt gibt es halt, wenn man selber schon recht viel verloren hat und noch den Gegner, einen Gegner auslöscht. Das waren auch schon die beiden NCUs, mehr sind nicht drin in der Starterbox. Ich denke, beide unterstreichen recht schön, wofür die Fraktion steht. Der eine, indem er halt einfach mehr Taktikkarten gibt und dadurch halt, wofür die Fraktion steht, bekommt. Und der andere mit dem Überlebensthema. Dann haben wir in der Grundbox nur noch die Attachments. Es gibt sowohl Asha als auch Victarion wieder als Attachment. Aber ich fange erst einmal mit den beiden generischen Attachments an. Wir haben einmal den Warsworn, also dem Krieg Verschworenen. Der hat die Fähigkeit Fueled by Slaughter. Die gibt einem jedes Mal, wenn man einen Gegner mit einer Nahkampfattacke angegriffen hat und mindestens eine Wunde verursacht hat, eine Wunde selber zurück zum Wiederherstellen und nochmal zusätzliche Wunden, jeweils eine für jeden zerstörten Rang des Gegners. Das heißt, hier wäre es dann tatsächlich, glaube ich, bis zu plus 3. Denn ich würde mal sagen, für den Effekt hat der Gegner dann einfach keine Ränge mehr, wenn er ausgeschaltet wurde. Könnte vielleicht auch nochmal klargestellt werden müssen. Das heißt, in dem Fall hätte man dann 4 Wunden wiederhergestellt von einer Attacke. Auf jeden Fall eine starke Fähigkeit, wenn man dieses Überleben-Thema noch mehr verstärken möchte. Ich glaube, das ist nicht so hundertprozentig meine Spielweise, aber nicht schlecht. Und wir haben, wo wir dann auch auf jeden Fall wieder an die Bogenschützen denken müssen, den Reaver Captain. Und der hat die Fähigkeit Outflank, also flankieren. Man da muss die Einheit nicht direkt am Anfang aufstellen, sondern man kann sie erstmal in Reserve halten. Und wenn dann ein freundliches NCU die Bewegungszone, also das Pferd auf dem Tacticsboard nimmt, kann man das ersetzen durch, ich setze die Einheit, die in Reserve ist, in Short Range zu einer Flanke des Tisches hin. Wichtig ist, die ist dann nicht aktiviert. Das heißt, die kann nochmal aktivieren, aber es gibt halt das Counterplay, dass der Gegner einem die Pferdezone nimmt, beziehungsweise wenn man selber den ersten Zug hat, muss man dann schon fast das machen, damit man die Einheit ins Spiel bekommt. Jetzt sind die Einheiten von den Greyjoys relativ günstig, das heißt, man kann auf relativ viele Aktivierungen kommen, aber wenn man dann halt zwei, drei Runden ohne eine ganze Einheit spielt, ja, ist das auf jeden Fall ein Nachteil. Gegner, die damit Erfahrung haben, können auch mit Gelände ein bisschen die Seiten blockieren, Kavallerie dann auf die andere Seite stellen, die sich halt einfach umdrehen kann und ja, die Einheit, die da reinkommt, chargen, was halt vor allem, wenn man den in den Bogenspitzen spielt, sehr verheerend wäre. Ist thematisch cool, weil es halt auch quasi wieder dieses, wir tauchen irgendwo auf und machen so viel Schaden wie möglich und hauen dann wieder ab, wobei das Hauen wir wieder ab ist nicht ganz umgesetzt in der Fähigkeit, ist, aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich so oft auf den Spieltisch gelangen wird. Zumindest wenn der Gegner weiß, wie man dagegen spielen muss, wird es deutlich schwerer. Es gibt noch die kleine Einschränkung, dass die Armee maximal 2 von dem Reaver Captain enthalten darf. Aber mal ehrlich, wenn man schon 2 davon einstellt, der Gegner hat schon das Counterplay, einem die Zone zu verwehren. Man darf immer nur eine Einheit reinsetzen, wenn man die Zone nimmt und den Effekt ersetzt, was natürlich auch nochmal Kosten sind, aber hatte ich noch nicht gesagt. Das heißt, man muss quasi zweimal die Zone bekommen und den Effekt ersetzen. Wenn man 2 hätte, einen dritten will man, glaube ich, nicht in der Armee haben. Also da wäre irgendwie eine sinnvolle Strategie, finde 3 in einer Armee davon einzubauen, dem würde ich auch gerne erlauben, dass er die 3 alle spielen darf. Das waren die beiden generischen. Dann kommen wir noch zu Asha. Attachment, die beiden generischen waren auch ein Punkt. Asha auch ein Punkt und hatte eine wirklich sehr starke Fähigkeit, meiner Meinung nach. Sie hat auch Warcry, was wir schon bei ihrer Taktikkarte hatten. Das heißt, die Einheit, in der sie drin ist, darf einen Moraltest machen zu Beginn irgendeines freundlichen Zuges. Und falls sie den besteht, wird ein Gegner in Long Range panicked und vulnerable. Also beide Token. Man muss den Moraltest bestehen. Okay, ist wieder nicht ganz sicher. Es ist eine Order. Man kann es nur einmal im Zug einsetzen, der Runde einsetzen. Aber zwei Token austeilen für ein Attachment, das nur einen Punkt hat. Das ist schon nicht schlecht. Und sie bringt auch wieder die Inspiring Presence mit dem 5 plus Moraltest mit. Das macht es nochmal einfacher, den Warcry einzusetzen. Das ist für sich schon eine gute Fähigkeit. Vor allem, wenn man die in eine Einheit setzt, die sonst einen 8er Moraltest hätte, da erhöht man die Wahrscheinlichkeit, den Paniktest zu bestehen, extrem. Ich würde sagen, sogar fast um die Hälfte, 7, 6, 5, vielleicht nicht ganz um die Hälfte. Ja. Wirklich ein sehr starkes Attachment. Es bringt die Defensive mit, es bringt mit Panic und Vulnerable einmal verteilen die Offensive mit. Ich sehe nicht, wieso man die nicht mitnehmen sollte in einer Greyjoy-Armee für einen Punkt. Was dann vielleicht designtechnisch schon wieder ein bisschen Kritik ist, denn eigentlich sollte man über nichts sagen können. Ich sehe nicht, wieso man sie nicht mitnehmen sollte. Und zu guter Letzt haben wir noch Victarion Greyjoy. Auch nur ein Punkt. Hat als Order Relentless. Zu Beginn eines freundlichen Zuges darf diese Einheit, in der er ist, eine Attacke oder ein Manöver ausführen. Dafür darf diesen Zug keine andere Einheit aktivieren. Da gibt es ein bisschen Möglichkeiten, das falsch zu spielen, aber eigentlich ist es ganz eindeutig, nämlich Victarions Einheit macht eine Aktion, entweder Attacke oder Manöver. Es aktiviert keine andere Einheit. Das heißt, man muss nicht irgendwie die Aktivierung einer anderen Einheit opfern dafür, sondern man opfert quasi nur die Möglichkeit, in dem Zug noch eine andere Einheit zu aktivieren, was ja aber prinzipiell egal ist, weil man quasi Victorians Einheit einfach nochmal aktiviert hat. Was aber jetzt schon fast wieder falsch ist, sie aktiviert nicht, sondern sie macht einfach nur die Aktion. Hätte ich eigentlich nicht sagen sollen. Was spannend daran ist, erstmal ist das natürlich toll, wenn man einfach eine freie Attacke machen kann. Oder ein Manöver, auch super. Was auch interessant ist, man erhöht quasi die Anzahl seiner Züge, ich sage jetzt extra Züge, nicht Aktivierung, seiner Züge um 1. Das heißt, man kann wieder in so ein Zug-Aktivierungsspiel super gehen mit dem. Man hat sowieso schon recht gute Auswahlen für wenig Punkte. Man hat die Bogenschütze für 4 Punkte, man hat die Reaper, die den hauptsächlichen Nahkampfschaden machen, für 5 Punkte. Das heißt, man kann schon auf relativ viele Aktivierungen gehen. Und bei Victarion bekommt man einen Zug für einen Punkt dazu. Und als wäre das noch nicht genug, bekommt man nochmal die Fähigkeit Furious Charge. Einheiten, die man damit Charge mit der Einheit werden, Vulnerable, kennen wir schon. Auch für einen Punkt wirklich sehr stark, meiner Meinung nach. Also bei denen. Ah. Okay, ich sehe gerade, dass auf der Rückseite, also in der App steht ein Punkt, ich sehe gerade, dass auf der Rückseite von Victarion 3 Punkte steht. Das ergibt vielleicht schon mehr Sinn. Ist alles live hier, quasi. Also ich werde an dem Podcast quasi nichts schneiden. Ja, ich vermute mal, er kostet 3 Punkte. Und dann würde ich sagen, kann man immer noch machen. Ist eine freie Attacke. Aber ist nicht so übertrieben wie für einen Punkt. Dann gucke ich bei Ascha auch gerade nochmal nach. Ascha kostet nur einen Punkt. Okay. Dann muss ich auch bei den anderen Sachen, die ich nachher noch vorstellen wollte, nochmal nachgucken, ob wir da das gleiche Problem haben. Nee, tatsächlich nicht. Aber meine Stimme leidet gerade ein bisschen und ich glaube, es ist auch schon wirklich lange genug. Ich teile die Greyjoys in zwei Teile, das ist jetzt der Grundbox-Teil, mit dem sind wir durch. Abschließend, ich finde sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr cool designt hier. Ich habe hier und da ein paar Zweifel. Ich denke, es ist super zusammengestellt, die Grundbox. Man hat die Fernkampfeinheit mit dem Bogenschützen schon direkt dabei, die man sich bei anderen Grundboxen nicht hat, die man dazu kaufen muss. Man hat zwei sehr unterschiedliche Kommandeure. Eine geht nochmal ein bisschen mehr auf Defensive, auf dieses Überleben-Thema. Der andere geht volle Parajo-Attacke. Man hat die interessante Pillage-Mechanik, die neu im Spiel ist. Das ist wirklich meiner Meinung nach insgesamt sehr gelungen. Ich werde die auf jeden Fall selber mal testen. Ich habe richtig Bock auf die Listen, auch auf das, was dann nachher noch in den Heldenboxen und in den anderen Einheitenboxen kommt. Ich werde morgen dazu eine Folge aufnehmen. Ich weiß dann noch nicht genau, wann die online geht, wird aber zeitnah sein. Und ja, ich finde wirklich sehr gut gelungen hier. Nichts ist so mega super übertrieben, wie man das bei anderen Kombinationen machen konnte. Oft sind es jetzt etwas kleinere Buffs bei den Taktikkarten. Die Keywords an sich, zum Beispiel Precision und Critical Blow, funktioniert ja nicht mehr zusammen. Das heißt, da ist an sich quasi schon von der Grundmechanik her des Spiels das ein bisschen eingehegt. Ich bekomme wieder richtig Lust zu spielen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ich würde mich super freuen. Erstmal freue ich mich über jeden, wie gesagt, nochmal, der wieder eingeschaltet hat, auch wenn es dann ruhig war von mir. Ich würde mich super freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Vor allem, wenn ihr die Greyjoys schon gespielt habt. Aber auch, wenn ihr jetzt auch wieder Lust habt, wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt. Ihr könnt mal Listen posten. Ihr könnt sagen, wenn ihr mit den Taktikkarten etwas anders seht. Ich hatte jetzt Victorians Karte sehr stark gesehen. Aschas Karte nicht ganz so stark. Dafür hat sie halt diese Aura mit der Moral, die gerade wenn man mehr mit 8 plus Moraleinheit spielt, einen sehr starken Buff gibt. Ja, euer Feedback würde mich interessieren und sonst sage ich bis zum nächsten Mal.